In einem kleinen Verlag erscheint ein großes Projekt. Der Verbrecherverlag stemmt eine 15-bändige historisch-kritische Ausgabe der Tagebücher von Erich Mühsam. Erich Mühsam war Bohemian, Dichter, Anarchist, bisexueller Erotomane, Revolutionär und selbst in größter Not ein unbeirrbarer Menschenfreund. So stellt ihn jedenfalls der Verlag vor. Heute erscheint nun der 10. Band dieser Mühsam-Tagebücher-Ausgabe, herausgegeben von Chris Hirte und Konrad Pienz. Und Chris Hirte ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Ja, guten Tag, freue mich. Sie befassen sich ja schon wirklich lange mit Erich Mühsam. Sie haben schon in der DDR eine Mühsam-Ausgabe herausgegeben, was da nicht so ganz einfach war, weil man den Anarchisten Mühsam eigentlich nicht haben wollte. Was fasziniert Sie denn so ausdauernd an Erich Mühsam? Mich fasziniert an Erich Mühsam vor allem der Blick in seine Zeit, auf sich selbst, auf seine Mitmenschen. Ein Blick, der nicht getrübt ist von Vorurteilen, Ideologien, Religionen, moralischen Hemmungen, sondern er hat es gelernt, und das war sein anarchistisches Credo, all diese Fremdeinflüsse auf das menschliche Bewusstsein von sich zu stoßen, sich davon zu befreien, sich selbst zu entdecken, aus sich selbst heraus zu leben und so ein wahrer Mensch zu werden. Das war ein großer Anspruch, und so wurde aus ihm ein Anarchist. Und dieses anarchistische Credo, wie Sie sagen, würden Sie sagen, das ist etwas, was uns heute noch gut tun würde, oder ist das eine eigentlich abgelebte, historisch gewordene Haltung? Ja, man muss dann schon unterscheiden. Der Anarchismus war eine Bewegung, aus die im 19. Jahrhundert etwa entstanden ist, als bürgerlich-radikale Seitenbewegung der Arbeiterbewegung sich auch entwickelt hat, eigene Positionen entwickelt hat in Spanien, Italien und überall auch Massenbewegungen hervorgebracht hat. Aber sie war eine Denkweise des 19. Jahrhunderts, beruhte im Prinzip auf dem Glauben, dass der Mensch, wenn er von Unterdrückung und Bevormundung frei wird, dass er gut wird. Und dass Menschen eigentlich gut sind, sie werden bloß daran gehindert durch schlechte Einflüsse, die der Anarchismus beseitigen will, indem er die Menschen frei macht. Und dieser Glaube hat sich in den letzten 100 Jahren ein wenig gelegt, glaube ich. Man hat ein realistischeres Menschenbild und man kann deshalb dem Anarchismus in seinen naiven Postulaten nicht mehr folgen. Aber dieser Drang ist im Menschen lebendig und der ist auch heute noch in diesem Mühsam so spannend, wie er es trotz aller Verbote und Regeln immer schafft, auf den menschlichen Kern vorzustoßen. Was will ich, was kann ich, was muss ich tun? Und daraus eine Lebenshaltung entwickelt, der auch 1910, als er sagte, Anarchismus, das ist doch was für Spinner, das macht man irgendwo auf dem Land, so mit einem langen Bart und Rüben anbauen, sagt er, nein, das mache ich mitten in Schwabing. Ich lebe dort und ich entfalte meinen Anarchismus. Er hat es so gemacht, er hat Tagebücher darüber geschrieben, sie lesen sich prima. Und in dem Band, der jetzt erschienen ist, der heute erschienen ist, das ist der Band für das Jahr 1922, wenn wir uns die Situation von Erich Mühsam vor Augen führen, er sitzt jetzt seit 3 Jahren im Gefängnis, er ist zu 15 Jahren festungshaft verurteilt worden, weil er einer der Köpfe der Münchner Räterepublik war. Also er hat noch 12 Jahre Haft vor sich nach diesem Urteil. Und Sie zitieren da einen Satz, den er geschrieben hat, angesichts dieser Haftdauer, ein Satz, der darauf hinausläuft, dass er sagt, das Beste wäre ein Strick. War also der Anarchist Mühsam ein verzweifelter Mensch in diesem Jahr 1922? Eigentlich im Gegenteil, er war nicht zu verzweifeln. Er saß nur, wie gesagt, seit 3 Jahren in Festungshaft, die er noch schlimmer empfand, aus guten Gründen, als Zuchthaushaft. Es war eigentlich eine Ehrenhaft für Offiziere, aber die Münchner Revolutionäre, denen man ehrenhafte Motive unterstellt hatte, wurden auf die ähnliche Weise bestraft, bloß anders, eben nicht in einer wunderbaren Festung, sondern in einem alten Gefängnis mit bösen Bewachern, und der bayerische Staat versuchte sich so gut er konnte an diesen Revolutionären zu rächen. Und zu diesen Leuten gehörte Erich Mühsam als der schlimmste und oberste Räterevolutionär. Sein Name war in ganz Bayern bekannt. Er war sozusagen der Gott sei Bayerns. Und alle hatten Angst vor ihm, weil er eine große politische und auch menschliche Ausstrahlung hatte. Und die Bayern haben ihn weggesperrt, um dieser Ausstrahlung zu stoppen. Und deswegen die Fantasie vom Strick, weil er so isoliert war? Ja, er war zunehmend auch isoliert. Die ehemaligen Revolutionäre und Freunde in der Festungshaft verwandelten sich im Lauf des Zerfalls der kommunistischen Bewegung nach der Revolution in verschiedene kleine Gruppen. Die verfeindeten sich alle, auch in der Haft. Und Mühsam blieb am Ende als Anarchist und Individualist als einziger übrig. Aber er verzagte nicht, er kämpfte. Das war der Inhalt seines Tagebuches. Mit jedem Satz, den er schrieb, meldete er sich bei der Welt wieder zu Wort. Ich bin da, ich überlege, was kann ich in dieser total verzweifelten Situation machen? Und er hat was gemacht, er hat es geschafft, trotzdem nach außen zu wirken. Er hat mit allen möglichen Tricks und Versuchen hat er es geschafft, die deutsche Öffentlichkeit auf sein Schicksal und das Schicksal der anderen Festungsgefangenen zu lenken. Also er hat nach wie vor eine Rolle gespielt in der deutschen Öffentlichkeit, aber soweit ich jetzt hineingelesen habe in diese Tagebücher aus dem Gefängnis, er schreibt auch sehr, sehr viel über seinen Alltag dort, was er jeden Tag erlebt mit den Gewachern, mit Mitgefangenen, ja? Das ist eben die eingeschränkte Realitätssicht eines Gefangenen. Er erlebt zu 90% den Alltag im Gefängnis. Da geht es um Saubermachen, Abtritt, die Behandlung durch die Wärter, das Auftreten von Mitgefangenen. Und wie durch ein Schlüsselloch kann er dann einen Blick werfen auf die deutsche Realität, auf die Weltpolitik, auf das, was sonst noch passiert. Durch Zeitungen, die er nicht regelmäßig, sondern ab und zu mal kriegt. Und man hält alles von ihm fern und von den anderen auch. Und sie verbringen Tage damit zu rätseln, was nun wirklich in der Politik passiert, um daraus dann eine Strategie aus der Haft heraus zu entwickeln, wie man sich wehren kann. Das Ganze jetzt im Jahr 1922. Er hat eben, wie gesagt, gedacht, würde noch 12 Jahre eingesperrt bleiben. Er ist zum Glück 2 Jahre später entlassen worden. 1924 gab es dann eine Amnestie. Bis dahin werden sie ihre Ausgabe auch führen, denn bis dahin hat Erich Mühsam Tagebücher geschrieben. Jetzt sind sie bei Band 10, 15 sollen es noch werden. Und man wundert sich ja, dass so ein kleiner Verlag wie der Berliner Verbrecherverlag so eine große Anstrengung einer historisch-kritischen Ausgabe hinbekommt. Wie funktioniert das eigentlich? Warum kann das so ein kleiner Verlag leisten? Ich kann nur als Herausgeber sprechen, zusammen mit Konrad Pienz. Wir arbeiten schon längere Jahre an dieser Edition. Und zwar handelt es sich ursprünglich um eine Online-Edition. Das heißt, wir bereiten alle Texte für das Internet vor. Dort stehen sie in voller Länge mit allen Kommentaren, die dazu gehören, mit Materialien, mit allen Suchfunktionen, die man sich vorstellen kann. Das heißt, eine wunderbare Spielwiese zur Beschäftigung mit Erich Mühsam. Und als das alles fertig war, dachten wir, es wäre doch ganz schön, wenn man das auch in die Hand nehmen kann und drin blättern und das als Buch hinstellen. Und wenn es 15 Bücher wären, dann könnte das eine hübsche Reihe im Bücherschrank ergeben. Gesagt, getan. Das heißt, wir gingen und fragten und Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag stutzte erst, als wir sagten, die Bedingung ist aber, dass alles auch gleichzeitig im Internet vorhanden ist. Und dann schluckte er kurz und sagte, okay, das trägt sich gegenseitig, das machen wir. Es funktioniert, es trägt sich und es ergänzt sich auch gegenseitig. Das heißt, wer das Buch kauft, kann auch die Anmerkungen im Internet runterladen, sich ins Buch legen und nutzen. Und vor allem, die werden ständig aktualisiert. Und jeder, der das Buch hat, hat auch in 20 Jahren noch eine ganz neue Register Anmerkungsausgabe dazu. Ja, genau. Ja. Unter mühsam-tagebuch.de findet man diese Online-Ausgabe im Netz. Und jetzt erschien der 10. Band der Erich Mühsam Tagebuchausgabe. Wie gesagt, im Verbrecherverlag. Die gedruckte Ausgabe hat dann 408 Seiten, kostet 30 Euro. Die beiden Herausgeber sind Chris Hirte und Konrad Pienz. Herr Hirte, vielen Dank für den Besuch bei uns. Ich danke auch.